mir gefällt. Du sagtest nur, verdammt, lass mich in Ruhe. Doch damals, das ist lange her, und er liebt dich schon lange nicht mehr. Erzählst du mir, und ich hör dir zu. Vielleicht wird dir jetzt klar, wie dumm das damals war. Doch wenn du willst, bin ich für dich da. Komm in meine Arme, Kleine, denn da gehörst du hin. Du bist schon viel zu lang alleine, das macht doch keinen Sinn. Und darum komm in meine Arme, Kleine, du brauchst nur etwas Mut. Und glaube mir, du wirst schon sehen, dann geht's dir wieder gut. Die Zeit mit dir war schön, und ich möchte mit deinem Freund. Gibst du ihm jetzt all das Glück, das mich verlassen hat? Doch vielleicht, wer weiß, hab ich ja Glück. Und vielleicht, wer weiß, Träume kommen. ist nah. Doch ich glaubte es kaum. Es kam mir vor, so wie ein schöner Traum. Ich schaute sie eine Weile lang an und dachte, wie mach ich sie bloß an. Dennoch sie bemerkte mich nicht, das Mädchen mit dem schönen Gesicht. Mädchen mit dem blonden Haar, du bist ja so nah, aber doch so weit entfernt. Mädchen mit dem blonden Haar, du bist ja so nah, aber doch so weit entfernt. So weit entfernt. Erlebe Sehnsucht, Liebe, Wut. Luft auf leisen Sohlen, hast mich mit deinen Küssen eingepackt. Ohne dich geh ich den Bach hinunter, willst du wirklich denn so grausam sein? Du bist das Feuer, das ich brauche, ich brauche dich ganz allein. Du bist Prosecco Yeah. Flattermaus und mit nem kurzen Doppelklick bin ich zurück. Dann mach ich dies und das mal eben an jedem Tag in meinem Leben. Ich steh zu ihr, steh meinem Mann und häng mich daran. Zwei Stühlen, das ist jetzt.

denn jetzt mal alle nach oben gucken, was seht ihr? Den Sternenhimmel! Mit dir in der Südsee stehen, in den Abendhimmel sehen, oh guter Mond am Firmament, spür wie meine Sehnsucht brennt, oh, beim Ziegern spielt für uns allein. Die Melodie brauch ich zum Glücklichsein. Ich seh den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Kommt auch schon die große Liebe, doch in meinem kleinen Herz spür ich diesen tiefen Schmerz. Oh, die Sterne, lasst mich nicht allein. Oh, Sterne, kann denn Liebe Sünde sein? Ich seh den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel. Ich seh den Sternenhimmel. Sommer war noch nicht vorbei, auf der Insel nur wir zwei, Hand in Hand am Meer entlang, Sonnenuntergang. In deinen Augen brennt ein Licht, mein kleines Herz verdarb. Ich kann nichts tun, ich wehr mich nicht, es war die schönste. Allein.

Und neben dir nervt deine Frau, doch das geht vorbei. Du kommst wieder mal zu spät, doch das ist nicht neu. Das geht vorbei, das geht vorbei, das geht vorbei. Und läuft für dich alles schief, doch das geht vorbei. Und dein Kontostand hat ein Tief, doch das geht vorbei. Nur deine Sorgen, sie bleiben dir treu, doch das ist nicht neu. Das geht vorbei, das geht vorbei, das geht vorbei. Deine Freundin hat dich versetzt, doch das geht vorbei. Glaub ich nicht. Du rufst an, es ist dauernd besetzt, doch das geht vorbei. Dann erzählt dir dein bester Freund, die war dir nie treu. Das geht vorbei, das geht vorbei, das geht vorbei. Das geht vorbei, das geht vorbei. Das geht vorbei, das geht vorbei. Wieder mal eine Diät, doch das geht vorbei. Dabei werde ich immer fetter. Trinkst du Wasser von früh bis spät, doch das geht vorbei. Auch das Rauchen gibst du wieder auf, doch das ist nicht neu. Das geht vorbei, das geht vorbei, das geht vorbei. In der Firma, da wirst du gemobbt, doch das geht vorbei. Die machen was mit mir. Hast schon lange nicht mehr gepoppt, doch das geht vorbei. Auch im Lotto hast du kein Glück, doch das ist nicht neu. Ich hab immer acht richtig. Das geht vorbei, das geht vorbei, das geht vorbei. Dieses Lied macht wirklich keinen Sinn, doch es geht vorbei. Es steht einfach keine Message drin, doch es geht vorbei. So Quatsch. Nur im Radio, da klingt es gut, denn es ist neu, ja brandneu. Jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Yeah. Amir Nachmias on the mix.